Hölderlin. Holderle. Lieber Hölder. Holderlin. Mein Holder. Hölterlein. Der ist aber ferne, nicht mehr dabei. Wer ist da oben? Scardanelli, mit Untertänigkeit. Du goldener Paktol. Gehen wir, es wird dunkel. Ich weiß kaum mehr etwas von ihm, seit ich Deutschland verließ. Gerne weich ich. Ich war die Morgenwolke nur, geschäftslos und vergänglich. Und es schlief, in das ich einsam blühte, noch die Welt. Was wollte ich denn? Was ist mir fehlgeschlagen? Was wird man antworten, wenn du dahin bist und die Leute fragen, was hat ihm gefehlt? Scardanelli. Hörspiel von Stefan Hermlin. Es sprachen Hölderlin, Winfried Wagner. Weiblinger, Hilmar Baumann. Seine Begleiter Peter Gröger und Lothar Schellhorn. Suzette Gontar, Monika Lennartz. Die Gockin, Erika Pilikowski. Schiller, Hans Gora. Goethe, Alfred Driesener-Tressin. Ferner wirkten mit Petra Kelling, Ruth Kommerell, Heidi Weigelt, Heinz Bonacker, Jürgen Holz, Heinz Hinze, Alexander Papendick, Achim Petri, Siegfried Michael Ressel, Günter Sonnenberg, Eckhard Strehle, Hans Teuscher und andere. Musik Ruth Zechlin, Solovioline Egon Morbitzer. Schnitt Edith Konzack, Ton Jürgen Wollermann. Regieassistenz Hannelore Solter, Regie Fritz Göhler.